Hallo Fritz, du bist jetzt in diesem Birnwald, was da oberhalb des schroffen Donautals war und offenbar für die Fürstenberg so eine Art Sommerresidenz, Gästeschloss, wo sie Leute empfingen. Kannst du mir das Leben und das Aussehen von Birnwald schildern? Also Werdenwag liegt etwa 150 Meter über dem Donautal auf einem Felsen. Spitze kann man fast sagen, denn zu dem Schloss oder der Burg Werdenwag kommt man nur über eine Brücke von etwa 50 Meter Länge, nicht? Und das ist ein Steinbau aus dem, sicherlich aus dem 12. oder 13. Jahrhundert. Da gibt es einige Schlösser, außer Werdenwag gibt es noch etwas weiter westlich eine Burg. Die ist wesentlich größer. Den Namen weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Vielleicht fällt er mir dann irgendwann mal ein. Also, das war dann nach Westen, nach Osten, war sozusagen beim nächsten steilen Felsenblock da, nicht, war dann das Schloss Hausen. Das war, weiß nicht, wem die. Denke auch den Fürstenbergern. Vielleicht haben sie es an den Staat verkauft. Jedenfalls haben sie dort eigentlich nichts damit zu tun gehabt. Die waren immer auf Werdenwag. Wenn die Fürstenberger Familie ist eigentlich der Hauptsitz Donaueschingen. Das waren die Prinzen bzw. die Fürsten von Fürstenberg. Es gibt sogar einen Ort Fürstenberg. Da liegen die alten Vorfahren noch begraben. Das ist Richtung Schweiz, etwa auf halbem Weg, ich würde sagen, so 20 Kilometer weg von Donaueschingen, südlich davon. Und Donaueschingen ist ein großes Schloss und berühmt, und da gibt es ja auch, gab es viel mehr zu meiner Zeit, wo ich da auf dem Schloss Werdenwag war, hatten die ja sozusagen die internationale moderne Musikfestivals auf vor, Donaueschingen. ja, Donaueschingen. Das Ja, war das gibt es bekannt, heute aber noch, gibt es das heute noch sicher, Festival. ja. Ja. Also jedenfalls, das war sozusagen, Donaueschingen war das große Schloss. So kann man sich vorstellen, wie, ja, also nicht vielleicht so wie jetzt das Schloss in Mannheim oder es war also auch eine ebene Gegend, aber schönes Schloss mit einem Schlosspark fertig, nicht? Garten. Und auch dieses ja, Symbol, die Quelle der Donau in ihrem Garten, die dargestellt wird, so als ein großer gemauerter, also Sandstein Rondell, ja, gemauerte so ein Rondell. Brunnen, große. Ja, ich schätze einen Durchmesser von vielleicht 3 Meter, sieht man da unten Wasser, und da ist dann so eine halbrunde Aufbau, Wand kann man sagen. Das ist dann die Geschichte der Donau, wo sie entspringt, und dass sie von Breg und Brigach eben findet sie ihren Weg bis in das Schwarze Meer. Sehr interessant. Und das ist also Werdenwag, kommen wir dieses zurück, wie und das jawohl, aussieht und und Werdenwag funktioniert. ist also deren Besitz noch immer. Und da waren die auch gelegentlich, meistens im Sommer, da. Habe auch so gesehen, die jungen Prinzen, wie sie da aufgewachsen sind. Einer war in meinem Alter, das war eigentlich der Jüngste, dann waren schon wieder Kinder von dem dann da, das haben alles so mitgekriegt. Dann war das hier auch ein Werdenwag, auch für die Umgebung ein Ausflugsort. Ein Ausflugsort, weil man da so mehrere Felsvorsprünge hatte, wo man schön ins Tal runtergucken konnte. Ich habe noch Bilder davon. Und das war dann sozusagen ein Wochenende immer voll besetzt mit Leuten, also sehr gut besucht. Da war nämlich auch dann eine Wirtschaft, die da betrieben worden ist von jemand, einem Einheimischen, nicht? Da konnte man essen und trinken, und jedenfalls war da auch Platz für weitere Flüchtlinge. Und es war ein großer Gutshof, der da oben sozusagen Milchwirtschaft gemacht hat. der eine Vorzugsmilch produziert hat und eben verkauft hat. Dazu war natürlich ein Hofgut nötig, nicht? Und ein Verwalter. Das war dann so ein Gutsverwalter. Da waren dann noch so Remisen für die Autos von den Fürstenberger, wenn die kamen. Da waren immer 5, 6 Autos, die man da unterstellen musste. Keine Pferde mehr. Kein Pferd. Kein Pferd. Ja. Man hatte nur Kühe. Kühe im Stall und Pferde waren überhaupt nicht da. Und man hatte auch eine Gärtnerei mit Glashaus und einem Alpengarten. Einer so mit verschiedenen Steingarten, genau, so hat man ihn auch genannt, der direkt dann, bevor man dann auf die Brücke kommt, um auf das Schloss direkt hinzukommen, nicht? Da war so eine Bogenbrücke war das. Ja. Der Bogen von oben hast du sie natürlich nicht gesehen. Die hat man nur gesehen, wenn man also den Pfad nach unten, nach Hausen im Tal gehen wollte. Das war der nächste zugehörige Ort. Bei dem konnte man, da war ein Geschäft, wo man einkaufen konnte und eben zwei Wirtschaften noch. Nicht? Ganz steil runter dann. Ja, ganz steil runter. Nein, es ging ein Weg, keine asphaltierte Straße, sondern so eine, keine asphaltierte Straße. Sie war schon steinig, aber nicht asphaltiert. Und das waren einige Serpentinen. Allerdings hatte man auch ebenso für sportliche Leute auch einen kürzeren Pfad, denn unten war der Bahnhof. Und zu diesem Bahnhof musste man dann eben runterkommen. Und da ging dann auch so ein steiler Pfad runter. Ja, den hatte ich ja immer dann, wenn ich heimkam von Karlsruhe. Das ist jetzt ein anderes Kapitel. Aber den musste ich dann immer rauflaufen. Wenn ich Gepäck hatte, hat mich dann jemand abgeholt. Aber sonst war das immer ja, ein Hindernis, um da richtig raufzukommen. Nicht? Die anderen, wenn man auf der Höhe war, dann war das oben ein Plateau, das war dann die Schwäbische Alb. Ja? Mhm. Die ist also nicht gerade freundlich, beziehungsweise da war es auch mal warm, aber meistens war es im Winter lange kalt, bevor es mal wirklich schön war. Nicht? Und dann hat es Wald gehabt. Da hat es ja auch Wald Förster. Gehabt, da gab es einen Förster, oder da musste ein Förster her, und da war dann eben einer, der auch als Flüchtling zu seinem Schwager nach Donaueschingen kam, eben nach dem Sägewerk, nämlich der Chef des Sägewerks war eben dieser Schwager. Und da hatte der auch eine Arbeit gesucht und hat eben folgerichtig auch der Fürstenberg war hier der Arbeitsgeber in diesem ganzen Bar, war er ja mit seinen Wäldern und Sägewerken überall vertreten. Und er hat ihm dann sozusagen die Forststelle nach Werdenwag übernommen. Und da hat er dann zum Schluss, hat der Gärtner, also wir, oben gewohnt in diesem Guldehaus und die dann unten. Die Tochter war ja auch bei dem Leiter des Sägewerks als kaufmännische Angestellte, ja, hat sie dort auch eigentlich die Lehre gemacht und dann eben übernommen worden. Aber jetzt, nachdem die Eltern auch nach Werdenwag kamen, kam sie dann auch nach Werdenwag. Allerdings, da ist ja, wenn der Vater die Vorstelle hat, hat sie dann eine Stelle beim Bezirksforstmeister, auch wieder vom Fürstenberg in Meßkirch. Das ist dann auf der anderen Seite dieses Canyons. Oh. Ja, hat die dann dort eine Stelle gekriegt und war dann eben bis zu. Da musste sie quasi runter in den nein, Canyon. Die hat dort, nein, Seite sie hat war. Dort, sie hat da dort ein Zimmer, Einzimmer, Wohnung ist übertrieben, genau, nur ein Zimmer gehabt. Und gegessen hat sie, soviel ich weiß, eben in einem Gasthaus, konnte man da so ein Abonnement haben. Nicht? Außerdem hat sich auch Kleinigkeiten in dem Zimmer machen können. Ich war einmal dort, wenn ich mich so erinnere, war es vielleicht 3 Meter breit und vielleicht 4 Meter lang, ein Nebenzimmer, einer großen Wohnung da, also genau weiß ich auch nicht. Aber sie hat ja schon einen eigenen Eingang, nicht? Also, ja, also so waren die dann auch untergekommen beim Fürstenberg. Er war Forst, Revierförster. Revierförster, das ist ein Rang, der ist größer als ein normaler Förster. Er war ja eben auch Förster im Riesengebirge. Und dass er da immer täglich, das ist täglich immer, die kamen ja von Riesengebirge. Die sind, die haben ja, die hatten es ja schlimmer gehabt, die sind ja ausgewiesen worden. Als Die wollten ja, Sudeten dort, ja. ausgewiesen, die mussten innerhalb von, was weiß ich, 2 Stunden sich, mussten sie weg. In einem offenen Güterwagen sind sie einfach über die Grenze. In der Nacht Gekarrt. sind sie überführt worden, ohne dass die Ämter da drüben auf der deutschen Seite Bescheid wussten. Nicht? Da kamen plötzlich, was weiß ich, wie viel 100 Flüchtlinge an, die dann unter, aber die sind dann alle verteilt worden, allerdings auch mit Polizei. Niemand wollte sie eigentlich haben. Ne? Und Jetzt hat ja offenbar diese Fürstenberg, sagst du mir vielleicht etwas zur Familie, und dann haben die sich entschlossen, wir nehmen Flüchtlinge auf, wir können die beherbergen. Du hast ja gesagt, in großer Zahl. genau. Und zwar war ja die Fürstin, nicht? Also die Frau vom Fürsten, die stammte aus dem Riesengebirge. Also jedenfalls aus dem, ja, was weiß ich, weiß nicht genau. Jedenfalls hatten die ja auch im Riesengebirge riesige Ländereien. Waldrändereien. Und die haben ja eben eine Beziehung zu dem Land gehabt, nicht? Und deswegen, also zu dem Sudetenland, deswegen haben die ja viele Flüchtlinge aufgenommen. Da war jede Scheune, jede offene Dings war da belegt und eben auch das Wirtshaus, das immerhin, was ich 3 Stockwerke hatte, hatte 2 Stockwerke vermietet. Da war dann noch eine andere Arbeiterunterkunft von früher. Da sind ja auch Gefangene sozusagen, die haben da auch geholfen bei der Ernten und so weiter. Die hatten da gewohnt, aber die waren dann, Zwangsarbeiter dann. die waren dann weg. Ne? Dann war das frei. Es waren also schätzungsweise vielleicht 200 Flüchtlinge. Und immer wieder wechseln quasi, die Ja, einen na gingen ja, gut, oder also blieben doch nein, einmal. das will ich nicht sagen. Die kamen mehr oder weniger en bloc. Auf einmal war alles gefüllt. Und dann ging es immer von da aus, dann sozusagen haben sich dann andere noch Arbeit gesucht und haben da oben ja keine richtige gefunden. Einige haben natürlich in dem Hof da gearbeitet, ja, selbst der Melker war ja ein Flüchtling und da waren ja bestimmt 2, 3, die noch mitgeholfen haben bei der Ernte und so weiter. Ich weiß noch, nur einer hat einen Unimog gefahren. Alle, die da gearbeitet haben, waren irgendwie ein Flüchtling. Ich meine, die hatten ja auch Leute gehabt früher, aber die waren ja offenbar im Krieg gestorben, also gefallen sozusagen, oder sind woanders hingezogen, denn für ewig konnte man da ja nicht erwarten, dass da einer ewig bleibt, denn da hast du ja, wenn du Arbeit haben wolltest, eine längere, dann musst du ja, was weiß ich, immer Dich mindestens fünf bewerben. Kilometer weg wohnen oder fahren, um da hinzukommen, denn oben auf der Höhe, auf diesem Plateau, da waren dann schon andere Orte und hauptsächlich auch die, sag mal, der Ort Stetten am Kalten Markt, das war der größere Ort, der hatte schon, denke ich, ein paar tausend Einwohner, denn das war der Hauptort für das Truppenübungsgelände Heuberg. Und in Heuberg waren damals, zu meiner Zeit, waren die Franzosen. Franzosen hatten diese Kasernen übernommen und haben dann auch gebaut. Und da hatte ich mal eben, wie ich dazu komme, ob ich da jemand mich da empfohlen hat oder so, kann ich mich nicht erinnern. Jedenfalls bin ich da bei einer Bauunternehmung Bertazzon und Kurz untergekommen. Und da war dann gerade so eine schnelle, ein schnell, schnell ein Bau aufzustellen und zwar für den Generalstab Der Franzosen. sollte in 2 Monaten bezugsfertig sein. Da waren so viele Arbeiter, dass man, ja, bestimmt 200. Und als ich da hinkam, nicht, und die dann gesehen haben, ah, was hast du, Abitur, ah? Ah, ja, dann haben wir für dich eine Spezialarbeit, nicht, und habe ich wieder nur gesehen und nie, sagen wir, eine Kelle in der Hand gehabt, nicht. Als erstes musste ich, nachdem die Franzosen da oben auch eine Kantine hatten, durften dann die Arbeiter in der Kantine essen und dafür mussten sie einen Bon haben, der musste ausgeteilt werden, nicht? Da hatte ich dann so eine Liste, wo ich dann jeden Montag war das meine erste Arbeit, die den Arbeitern da auf der Baustelle zu verteilen. Da musste ich auch zuerst mal wissen, wie die alle heißen. Nicht? Da war von Post bis Hill bis Patrick alle dabei. Viele, viele polnische, ja, ich weiß nicht, was das waren. Also viele polnische Namen kann ich mich erinnern. Die kamen auch zum Teil von Freiburg. So viele Leute konnten die gar nicht aufbringen, um das zu bauen. Und das hat gewuselt wie ein Ameisenhaufen, um die dann immer zu finden. Und dann mit der Zeit kannte ich sie schon auswendig. Ne? Ja, wenn du, dann kannst du ja auch mal da in der anderen Zeit da in Personalabteilung dann mithelfen, nicht? Das kannst du doch bestimmt, nicht? Zahlen da die Abrechnungen, da hast du ja die Frau so und so, das war eine junge Dame, nicht? Die war vielleicht, ja, die war vielleicht gut 5 Jahre älter als ich, die war da schon eine kaufmännische Lehre gemacht und hat da die Abrechnungen gemacht für die 200 Arbeit und dann war das natürlich auch immer, hat sie mich dann so eingewiesen, wie das ist dann mit Steuerabgaben, mit den Abgaben, mit jenen Abgaben, nicht? Und da war ich dann beschäftigt, war vom Bau gar nichts, aber ich habe schon so mehr oder weniger das Baugeschäft schon mitgekriegt, was da so läuft, nicht? Und was man da so braucht, nicht? Und dann war es immer so Spezialarbeiten, die dann gegen Ende so die letzten Sachen oder die letzten Dinge, die gemacht werden mussten, waren nämlich große Landkarten, so etwa 3 mal 4 Meter, an eine bestimmte Wand anzubringen, nicht? Und da hieß es dann in dem Raum da links und dem Raum da rechts und so. Und im Raum, da hatte ich eine Liste gehabt mit den Nummern der Räume und zwei Arbeiter, die diese Karten da geschleppt haben, die so eingefasst waren in einem Rahmen. Und da musste ich also immer sagen, das kommt jetzt auf diese Seite und das kommt auf der anderen Seite, nicht? Und so, da waren ein paar Tage vergangen, bis wir die alle da drauf hatten, nicht? Und zu dieser Dann, Arbeit bist du hingelaufen, nein, gelaufen. nein, da bin ich zuerst mit dem Fahrrad, ich hatte dann ein Fahrrad, bin ich manchmal hingefahren, beziehungsweise dann hatte der Vater ein Motorrad gekauft, dann habe ich ein Motorrad gefahren. Zuerst mal ein kleines, später ein größeres. Aber das war dann schon, da war ich schon eigentlich in Karlsruhe, war nur zu Semesterferien da. Ne? Aber da habe ich dann auch manchmal mitgearbeitet. Ich hatte da auch wieder einen guten Namen bei dem Kurz da und Bertazon. Die haben mich immer gerne, ja, komm, nicht? Und das hatte dann auch, damit habe ich auch mein Studium bezahlen können, Ja, nicht? Das Zimmer, was ich dort teilfinanziert. habe, nicht? Ja, das ist nicht so einfach Also, gewesen, welche wenn du gesagt. Zeitspanne ist jetzt das so, bist du dann, du hast auch erzählt, es war nicht ganz einfach, an der Uni angenommen zu werden. Ja, bis du dann zur Uni die Zulassung hattest. Wann war Das das? war dann so, dass ich ja mich einmal, das erste Mal hatte ich mich mal angemeldet. Christian hat ja gesagt, ja, also da Karlsruhe gibt es also ein Bauingenieurwesen, dass wenn du das machen willst, dann musst du dich dort anmelden. Jetzt hatte ich dort erstens mal dann eine Absage. War zu spät dran. 1950 wollte ich dort ankommen. Das ist also nicht gegangen. Dann hatte Christian das seinem Rektor erzählt und so weiter. Was? Karlsruhe? Ah, da ist mein Schwager, Professor. Für Bauingenieur, ja, den schreiben wir an. Und dann hat er den angeschrieben und der war damals gerade Dekan Dann von sehr HA. gut. Und dann war ich beim nächsten Mal, das war dann 51, war ich dann gleich angenommen worden. Nicht? Da war das also, das war der Kammüller und der ist dann aber auch gerade emeritiert. Nicht? Das war für mich gerade noch ein Glücksfall, nicht? Dass der noch da war. Also Und dann das lebtest nicht du so. auf Ehrenwag, wo du mir jetzt aber eigentlich nichts erzählt hast über den Betrieb, die Küche, die Empfänge, dass die Frau des Försters Ach dann das so, Küchen ja, gut. gemanagt hat. Ja, Sind gut, wir ein bisschen im Durcheinander. die, naja, meine Schwiegermutter, meine spätere Schwiegermutter, die hatte ja eben sehr gut kochen können und vor allen Dingen wild war ja da ja das Fleisch, was die gegessen haben, sonst kein anderes. Es war ja auch ein Jagdschloss. Unten war ja so ein Raum, der ist voll gewesen Geweihen, so schön. mit Geweih und ja, Wildschweine waren da auch nicht. Und die hatte dann auch gekocht und da war natürlich immer zum Hubertus Jagd, das war dann im Herbst, war dem ein großer Andrang von geladenen Gästen, angefangen von der kaiserlichen, königlichen Hoheit von Österreich, ein Nachfahre von den Habsburger, Habsburgern, der Otto zum Beispiel. dann kamen da ja Assyrer, der Schah von Persien war schon mal da, also die hatte sie dann alle, und die haben alle ein fürstliches Trinkgeld gegeben, Eben. der Köchin, nicht? Aha, weil Da das haben sie Essen gesagt, so das ist gut gut war. gekocht, jawohl, und so weiter und so weiter. Jedenfalls war das immer ein Hallo, wenn die dann da waren, dann musste man natürlich, konnte man nicht frei rumlaufen da, dann musste man immer mehr draußen bleiben, nicht? Denn es war auch dann so weit, dass ein beschränkter Bereich da war, wo nicht gleich jeder hin konnte, nicht? Also wir, die wir jetzt in diesem Bezirk gewohnt haben, wir konnten natürlich immer rein und raus. Wir hätten auch einen Schlüssel gehabt, wenn es notwendig gewesen wäre. Aber da hatten wir unsere Wege schon gefunden, wie man das macht. Vor allen Dingen haben sie es gemacht, weil immer am Wochenende ja viele tausend Touristen da waren, nicht? Die dann immer auf einem speziellen Trampelweg, auch mit Brücken bestückt, zu einem Felsbrocken hinlaufen durften, um dann da runter zu gucken, nicht? Also das war der sogenannte Schreifelsen und der Korbfelsen. Schreifelsen war sicherheitsmäßig beschränkt mit einem Geländer, während der Korbfelsen war ein frei zugänglicher Felsen. Da musstest du sehr aufpassen, dass du nicht abrutschst oder sowas. Das war auf eigene Gefahr, nicht? Das war also nicht. Dann hatten sie offenbar Jagden, wo dann der Förster gefragt war, oder Ja, vor allen Dingen Treibjagden der oder. Förster musste ja immer draußen sein, mehr oder weniger vor dieser Jagd, um festzustellen, welches Rind, welche Rehbock oder welche, na, Rehe hat man nicht geschossen, nur die Böcke. Hirsche. Nein, Hirsche waren da keine, aber nur Böcke, Rehböcke, ja. nicht? Und Rehböcke hat man geschossen dann, Wildschweine. wenn das Geweih nicht schön war, nicht symmetrisch oder sonst was, das musste er dann mal erkennen. Die mussten dann abgeschossen werden, weil sie ja eine Fehlgeburt waren, Ja, will ich mal ja. so sagen, nicht? Fehlbildungen, ja. Fehlbildungen irgendwie. Das hatte er auf seinem nächtlichen und Abend. Am Abend musste man da raus auf Der einen Förster. Hochsitz, wo er wusste, da kommen die Rehe dann raus und zum Fressen und die Böcke und so weiter. Dann musste immer so zählen, aha, so viel. Und dann, ich habe mal einen mitgemacht als Treiber. Der Treiber, der musste sozusagen Lärm machen. Von Ja, einer ja. Seite kamen dann die Treiber in das Gewirr rein und an der Gegenseite oder an der Seite waren die Jäger und haben aufgepasst, was da flüchtet, die zu schießen, Ja, nicht? klar. Und da habe ich mal drei Reviere abgelaufen und wir haben kein Tier gefunden. Stimmt. Mit dem Schrei sind die alle davon geraufen. Dass am nächsten Tag ist mein Schwiegervater angerufen worden, da unten an der Quelle so und so, da liegt etwas, also das muss er sich mal angucken, was das ist. Und er ist dann auch runter und hat dann mir erzählt, ja, das war ein Wildschwein, ein Keiler, der vor lauter Angst durch zwei Schonungsdrähte Drähte draus gehauen. durchgeraust. Die hat er auch gesehen, der hat mit dem Kopf den ganzen Draht zerrissen Rissen. und hat mit seinem Körper sich da durchgequetscht und da auf der anderen Seite wieder raus. Und war dann da mit einem in Karo-Form Ja, zerschnittenen das Kopf hat da gelegen und hat mehr oder weniger nur noch nicht mehr geatmet, nichts gelebt. mehr gelebt. Nicht? Ja, Ja, verrückt, ja. verrückt, was so eine Treibjagd so viel. Ich meine, sie hatten ja auch so, dass sie dann, wenn die Treibjagd rum ist, nicht, dann wird geblasen. Ja, da haben sie ihre Hörner, da stellen sie sich Ja, da hin und haben blasen die Strecke Strecke, ausgelegt. haben Ja. die Strecke ausgelegt. Nicht, aber vorher mussten sie noch eben mit den Hunden Angeschossene suchen. Aha, Und Tiere. da waren dann diese Hunde notwendig. Da jeder Förster, der da mitmachen musste, es war nicht nur er dann dabei, nicht? Wenn es auf seinem Revier war. Da waren auch die Kollegen von anderen Revieren dabei. Ja, manche Schütze waren schon so alt, dass sie es nicht immer gleich getroffen haben und dann sind die Rehe fortgelaufen und die mussten sie dann suchen. Das wussten sie nicht immer. Also die Hunde, die sie dabei haben, die haben natürlich den Schweiß gerochen, also das Blut, was die da Ja, schon ja. abgehört, da haben sie dann schon gefunden und konnten sie dann also finden auch, nicht? Den hat man dann einen Gnadenschuss gegeben und hat sie dann ja auch raustransportieren, nur war er nicht unbedingt eben immer. Ja, Nicht? und dein Und zukünftiger da, Schwiegervater hatte auch einen Hund, hast du gesagt. ja, der hatte einen Drahthaar, großen Drahthaar, das war kein Dackel, das war Ein so Laufhund. groß wie ein Bernhardiner. Bald. Ein Ja, Vorstehhund, vielleicht, ja, so ein gut. deutscher Vorsteher, Ja. Drahthaar, Drahthaar, ja, ja, vielleicht Vorsteherhund, ja, das sind das Hunde, O. die dann das Wild finden und dann dürfen sie es nicht anrühren, Ja, sondern müssen eben bellen und Vorsteher. wenn der Förster dann kommt, dann kriegt er ein Stück Ja, vom Eingeweide, nicht? ja. Dann muss er dann aufschneiden gleich und dann gibt er dem Hund und dann ist der bleibt dann stehen und warten, also tut dann nur bellen, bellen, bellen, da bin ich, da habe ich was, ne? Und ja, und dann war eben, ja, die Strecke hat man dann gesehen. Gut, vielleicht schließen wir hier jetzt Wehrenwag ab. Du hast noch gar nicht gesagt, wie diese andere Familie hieß und vielleicht eben etwas über die Herkunft. Machen wir aber dann ein neues Teil dafür. So kann man Ja, sich jetzt Wehrenwag etwas ich vorstellen. muss ja auch noch, ich habe auch noch von der Firma her direkt von Werner, naja, das habe ich ja auch eine Baustelle gehabt. Da war ich dann sogar der Chef. Also, das kommt dann noch. Sagen wir mal, das machen wir ein andermal noch. Oder Was soll ist ich denn das? das jetzt für eine Ja, Baustelle auf da Wehrenwag? haben wir eine Wasserleitung gebaut. Die haben ja da oben kein Wasser. Da warst du aber schon im Studium. Da war ich schon im Studium. Ja, da hatte ich also das immer nur als Wochen, als Sommerarbeit gehabt. Also im Sommer war das dann, ich war da 2 Monate dann daheim, da war das erledigt, nicht? Da hatte ich ja die Aufgabe, das war eine Akkordarbeit, da hatte ich dann immer jedem 5 Meter Strecke abgemessen, um einen Graben zu bauen, in dem das Rohr verlegt wird, Wird, ja? ja. Und das war natürlich ein Gelände, das war nicht einfach so Aushub in die Ebene, nur immer Erde, Erde, Erde, sondern da waren viele Felsstücke, Felsen. Und wenn man, die musste man dann sprengen. Und dann war ich plötzlich Sprengmeister und habe also dann sprengen müssen. Als junger Ja, Kerl ja, ja, da. ja, dann Löcher bohren und das Ding rein, nicht? Rein, Um den, also sagen wir, damit sie überhaupt runterkommen. Ich meine, das kannst du mit dem Pickel, manche kleine Stücke kannst du so rausgraben, aber manche waren schon sehr groß, die musste man wirklich sprengen. Da hat eine Einladung gar nicht gereicht. Nicht? und das war dann immer eine bezahlte War Arbeit bezahlte Arbeit, da habe im ich ja, Sommer da habe als ich Studium. auch sozusagen führen müssen, wer wie viel Meter gemacht hat, nicht? Dass die bezahlt Beziehungsweise wie die werden auch. bezahlt werden an dem Akkord. Nicht? Manche waren früher fertig, manche konnten mehrere Meter machen. Und dann sah mal kräftiger waren. Einer war aber dabei, der. Ja, ich weiß, einer hat einen polnischen Namen gehabt, wie der dazu kommt, Zwanzow. Weißt du, viele auch als Gefangene dann da geblieben. Und der hat mir leid getan. Wahrscheinlich war er ganz alleine. Denn er hatte dann auch, als der Bauer, der dann entlang dieser Strecke da sein Feld hatte, der hatte mal eines Abends, also am Ende, am Feierabend, ja, gesagt, wer will denn noch einen Most haben? Ich habe dann noch, der Most muss weggetrunken werden für die nächste Ernte. Und da war der gleich dabei und ist auch da über Nacht geblieben. Am nächsten Morgen war er besoffen, noch total besoffen von diesem, ja, Most, Apfelmost, Sauren Most, ja, sauren Most. ja, das waren alles so diese kleinen, manchmal waren so Felder auch mit Obstbäumen, so Fallobst, das war ja alles schon von den Kühen zum Teil gefressen, aber einiges war noch übrig. Ja, Gut, das ist dann also. schließen wir hier mal das Wehrenwag, wieso der Betrieb war, ab und versuchen das zusammenzuhängen.